إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir sind bei Kapitel 28, Buch der Gebote. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. بارك الله فيكم. كما عادة المؤلف رحمه الله تعالى أنه يأتي باسم الباب أو يبوب، وثم يأتي بالآيات والأحاديث. وهنا أتى بآية واحدة في ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. العورة عورتان: عورة حسية وهو ما يحرم النظر إليه وكشفه أمام الآخرين كالقبل والدبر. هو بالنسبة لعورة الرجل هي بين السرة والركبتين، وبالنسبة لعورة المرأة هي كلها إلا وجهها وكفيها، هذا يجب أن يستر بالنسبة للأجنبي. أما بالنسبة مثلا المرأة مع زوجها هذا أمر آخر. والعورة المعنوية هي العيب والسوء الخلقي أو العملي. فبارك الله فيكم. من طبيعة الإنسان التقصير والنقص والعيب، ولن تجد إنسانا أبدا كاملا، يعني لا تجد إنسانا يكمل في كل أموره إلا يكون عنده خطأ هنا أو خطأ هنا أو يعاب عليه في شيء. والواجب على المسلم أن يستر عورة أخيه، يعني أن يستر خطأ أخيه وعيب أخيه، لأنه بشر مثله يخطئ. فالأصل، وهذا مر معنا، أنه من ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ذلك بارك الله فيك. لما ترى من أخيك خطأ، والخطأ خطأان: خطأ يضر بالناس أو خطأ يضر به. فإذا كان خطأ يضر به فاستر عليه، أما إذا كان شيء يجب أن يحذر منه فلا بد من التحليل، لأن هذا ما يستر عليه، لأنه فيه والعياذ بالله ضرر على الجميع. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي النهي عن إشاعة هذه العورات، هذه الأخطاء، لغير ضرورة. ولذلك أتى المؤلف بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فمحبة شيوع الفاحشة معنيان: المعنى الأول هو محبة أن يفسد المجتمع، وكون هذا المجتمع مجتمعا هابطا لا قيمة له، مثل نشر الأفلام الخليعة والمجلات الخليعة ونشر الفساد بين المسلمين. أما المعنى الثاني هو محبة أن تشيع الفاحشة في شخص معين، ليس في كل المجتمع، وإنما أن يحب أن تشيع الفاحشة في فلان لأنه عنده شيء ضده أو عنده شيء آخر، كما فعل المنافقون في إشاعة قصة الإفك، حادثة الإفك في عائشة رضوان الله عليها. لذلك بارك الله فيكم، المسلم لو رأى خطأ فالمسلم ما يشيعه بين الناس إلا لضرورة التحذير منه، إلا لضرورة التحذير منه، وليس أنه يشيع هذه الأمور. مثلا يشيع بعض المسائل حتى يتعلم الناس الإجرام، أو يتعلم الإنسان، أو يتعلم الناس والعياذ بالله أمورا تضر بجميع المسلمين. ولذلك تعود الناس على الفاحشة يجعلها أمرا طبيعيا في المجتمع. يعني شوف، قبل مثلا 50 أو 60 سنة لما كانت تخرج امرأة نصف عارية كان المجتمع المسلم ما يقبل مثل هذا الأمر، ولكن بعد ما تعود الناس عليه أصبح أمر طبيعي عندهم، حتى في أي بلد ثاني. فلما تكون فاحشة موجودة وتشاع من قبل بعض الناس تصبح أمرا عاديا، ويصبح الحرام أمرا معتادا عليه بين الناس، وهذا خطر إشاعة الفاحشة. طبعا إشاعة الفاحشة قد تكون أيضا بغير قصد، وما يقصد مثلا يقول فلان فعل فلان فعل فلان فعل فلان فعل، ومع الوقت يا أخوة الناس ما يعني خلص تتعود على مثل هذا الأمر، فما تقيم ما تقيم الناس حجم هذه المعصية وحجم هذه الفاحشة. لذلك يقول أهل العلم أنه إذا كان في معاصي بين المسلمين ما تذاع حتى لو موجودة، إنما يستر عليها وما تذاع بين الناس حتى ما تصبح أمرا عاديا والناس والعياذ بالله تفعل الفاحشة، أو أقول كل الناس تفعل هذا الأمر. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. كابيتل بدكن دشريشن دا مسلمة ونفبوت إغا فبغايتم ونت زنجندن غنت. Schön gesagt eigentlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im sinngemäß übersetzt: Wahrlich diejenigen, die darauf bedacht sind, dass Schandtaten sich verbreiten unter jenen, die gläubig sind, denen wird schmerzliche Strafe in dieser Zeit und im Jenseits zuteil. Und Allah weiß, doch ihr wisst nicht. Der Autor hat diese Methode, der bringt erstmal den Titel und dann, rahimahullah ta'ala, der erklärt das anhand Ayat und Hadithe. Und der fängt mit Ayat. Was bedeutet unser Kapitel? Das bedeutet, ein Muslim, der hat benutzt hier Aura. Aura, der Autor. Aura, barakallahu fikum, hat zwei Bedeutungen. Was du bedecken musst von deinem Körper, was die anderen nicht sehen dürfen. Und das bei einem Mann von Bauchnabel bis Knien. Und bei einer Frau, das ist der ganze Körper außer Gesicht und Hände. Wie du das bedecken solltest, dann gibt es aber auch eine andere Aura, die ist sinnmäßig. Und die Aura, das ist der Fehler oder die Schwäche eines Muslims. Wie du deinen Körper bedecken musst, musst du auch deine Fehler bedecken oder deine Schwächen nicht zeigen, und die anderen auch, die sollen das nicht wissen. Das heißt, wenn jemand einen Fehler begeht oder eine Sünde begeht, dann sollte man das für sich selber behalten und nicht damit prahlen, indem man sagt, ja, ich tue das. Wie manche Leute, die machen Haram und die machen große Sünden und die schämen sich überhaupt nicht. Und dann das andere ist, man darf nicht die Fehler oder die Schwächen oder die Sünden von einem Muslim verbreiten, wenn diese Fehler oder diese Sünden die Person an sich selbst das macht und das schadet der Person selbst. Aber wenn das der Allgemeinheit schadet oder der anderen schadet, dann darf man hier nicht schweigen. Das heißt, eine Person zum Beispiel macht eine Sünde allein. Und er sagt das nicht den Leuten. Und dies schadet nur die Person. Dann braucht man nicht, wenn du davon weißt, dann sollst du den Leuten nicht davon erzählen. Aber eine Person macht eine Sünde, die den anderen schadet. Angenommen, eine Person nimmt das Geld von den anderen und er betrügt den anderen. Jedes Mal nimmt er Geld von den anderen, sagt, wir machen Handel und wir arbeiten zusammen, aber dann, wal'iyadhu billah, der lässt die Leute im Stich und der betrügt. Dann hier sollte man nicht schweigen, wenn das sich wiederholt. Eine Person aber, eine Person zum Beispiel, guckt schlechte Bilder oder, und für sich selber, der verbreitet das nicht, der schickt das nicht per E-Mail und so weiter. Der macht das, das ist Fehler, das ist eine Sünde. Aber sollte man nicht jetzt sagen, ah, dieser Mann macht das. Nein. Wenn er sich selber bedeckt, dann bedeckst du ihn und erzählst ihm. Das heißt, es geht, barakallahu fikum, hier darum, dass man die Fehler und die Schwächen von den anderen Muslimen nicht verbreitet. Außer, dass man einen Grund dafür hat, wie zum Beispiel Nasiha, warnen vor einer Person, die schlecht ist, oder eine Person, die die Sünde öffentlich macht und er ruft die Leute zur Sünde. Und wichtig hier in diesem Zusammenhang zu verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die darauf bedacht sind, dass Schandtaten sich verbreiten unter den Gläubigen. Schandtaten. Die sind diese Taten, die natürlich wirklich jeder Mensch verabscheut. Aber es gibt Leute, die das machen. Und man sollte niemals das mögen oder lieben, dass diese Schandtaten unter den Gläubigen passieren. Wenn das passiert und wenn man das viel verbreitet, dann wird die Gesellschaft kaputt. Zum Beispiel diese schlechten Filme oder diese nackte, mit nackten Bildern und mit diesen Themen, die Schamgefühl der anderen verletzen. Dass man sowas, oder zum Beispiel Drogen, dass man Drogen verbreitet oder diese schandhaften Zeitschriften oder Filme oder sowas. Das macht die Jugendlichen, das macht die Gesellschaft kaputt. Diese Leute, die sowas machen und tun und mögen, dass das sich verbreitet, diese Leute werden ihre Strafe im Leben und am letzten Tag bekommen. Es kann sein auch, dass eine Person nur bei einer anderen Person spezifisch das will. Dass man sozusagen sagt, ja, schau mal, was er macht und so weiter. Wie diese Skandale. Dass man sagt, Skandal bei einem Schauspieler oder Skandal bei dem und bei dem und bei dem. Sollte der Muslim nicht machen. Warum? Weil wenn die Schandtaten sich verbreiten, dann werden sie normal werden. Und wenn die normal unter den Muslimen werden, dann werden sehr viele das tun, in der Behauptung, dass dies kein Problem ist. Dass dies normal geworden ist. Schau mal, vor 70, 80 Jahren unter Muslimen gab es nicht, dass die Frauen zum Beispiel halbnackt im TV kommen. Es gab sowas nicht. Aber weil das später, weil das später sich verbreitet hat, am Anfang gab es nur eine Frau, die kam im Fernsehen oder die hat sich halbnackt gezeigt. Dann später waren sie 2, 3, 5, 10, 20, 30, 100, 300, 400 und so weiter. Dann nach ein paar Jahren war die Sache ganz normal geworden und das hat Schamgefühl der Muslime natürlich verletzt. Und das ist natürlich die Gefahr in solchen Themen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Das heißt, man sollte in diesem Zusammenhang aufpassen. Wenn etwas schlecht ist, sollte man nicht verbreiten, weil diese Verbreitung vom Schlechten das Schlechte normalisiert. Und wenn das Schlechte normal geworden ist bei den Leuten, dann werden andere das tun, weil ihr werden. Und deshalb ist es sehr schlimm, dass man das Schlechte unter den Menschen verbreitet. Möge Allah uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يعني الإخفاء، والستر نوعان: ستر محمود ويكون في حق الإنسان المستقيم الذي لا يعرف منه الفاحشة ولا يعرف منه المعاصي، والنوع الثاني ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور، فهذا الستر غير محمود. هذا الستر غير محمود. الستر يكون للإنسان الصالح، للإنسان الذي لا يعلم عنه الشر، للإنسان الذي لا يعلم عنه المعاصي والعياذ بالله. أما الإنسان الذي عرف بالشرك والمعاصي واتباع الهوى والحرام وهو يتباهى بالحرام، فهذا ما يستر عليه، وإنما هذا يحذر منه، بل أمره يرفع للقاضي إذا كان عندنا قاضي مسلم، والقاضي المسلم يتولى أمره. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة سيرتي دستيقو فيك محمد صلى الله عليه وسلم زعبتي Jedem, der die Mängel eines anderen in dieser Welt verdeckt, werden von Allah am Tage des Gerichts seine Mängel verdeckt werden. Das wird, wenn du ein Muslim bedecken die Mängel oder die Fehler von einem Muslim. Wenn ein Muslim nicht bekannt ist, dass dieser Muslim Sünden begeht und dass dieser Muslim schlecht ist, sondern dieser Muslim ist guter Muslim eigentlich und allgemein der versucht, die Religion zu praktizieren und der versucht, keine Sünden zu begehen. Wenn dieser Muslim Fehler macht oder eine Sünde begeht und du siehst das, dann darfst du das nicht verbreiten. Warum? Weil dieser Mann gut ist allgemein, aber der hat einen Fehler begangen. Und jeder von uns macht Fehler. Aber wenn jemand bekannt ist, dass diese Person immer Sünde begeht, Schandtaten macht und Verabscheuliches tut, dann hier braucht man ihn nicht zu bedecken, braucht sein Mängel nicht zu bedecken, sondern man sollte vor solchen Leuten warnen und man sollte diese Leute zeigen, dass sie schlecht machen und schlecht tun, und die anderen auch sollen etwas dafür oder dagegen unternehmen. Und eigentlich, wenn wir einen muslimischen Richter hätten, dieser muslimische Richter wird diese Person einladen und der wird mit ihm reden, mindestens, weil er durch seine Sünden, diese Person, die die Sünden öffentlich macht und damit prahlt, der macht die ganze Gesellschaft kaputt und die ganze Menschheit kaputt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. سبحان الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني بكل الأمة هنا، يعني بكل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم معافى، أي قد عافاهم الله. إلا المجاهرون هم الذين يجاهرون بالمعصية. والمجاهرة قسمان: الأول أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها فيعملها أمام الناس، يعملها أمام الناس، يعني هو يعصي وأمام الناس يعصي. وأما الثاني فهو الذي يعمل المعصية وقد ستره الله، فيذهب إلى الناس ويقول لهم أنا فعلت كذا وكذا وكذا. طب أنت سترك الله، لماذا تفعل هذا الأمر؟ وهذا يفعله الغافل والعياذ بالله، أو الجاهل، لأن الله إذا سترك فلماذا تفعل، يعني أن تفضح نفسك بنفسك. فإذا المجاهرة الأصل فيها العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى أمام الناس عادي، يسرق، يشتم، يزني، يشرب الخمر، ويفعل معاصي عموما. ومن المجاهرة كذلك يعمل العمل ستره الله فيأتي ويحدث الناس بما عصى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ينبغي على الإنسان أن يستر على نفسه إذا عصى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله يا أخوة، انظروا إلى حالنا اليوم، أصبح أهل المعاصي هم أهل الفضل والإحسان، أصبح أهل الفضل والإحسان هم الذين ينظر إليهم على أنهم أهل التخلف، وهم السبب في ضياع المجتمع، وهم السبب في تخلف المجتمع، ولا ينظر إلى العاصي الذي يعصي الله جهرة. فإذا صار ذلك في قوم فليستعدوا لعقاب من عند الله عظيم. فنسأل الله أن يعافينا ولا يجعلنا من هؤلاء. أبو هريرة اتسيلت dass der Prophet Muhammad Sallam sagte: Jedem meiner Gefolgsleute wird vergeben werden, außer denen, die in der Öffentlichkeit Fehler anderer Leute jedem meiner Gefolgsleute wird vergeben werden, außer denen, die in der Öffentlichkeit Sünden begehen und zu öffentlich Begehen der Sünden gehört, dass jemand, nachdem er im Schutze der Dunkelheit etwas tat und Allah dieses Fehlverhalten verbarg, am nächsten Tag dem so und so erzählt, dass er das und das gemacht hat, so wird er die Schutzdecke Allahs lüften. Das heißt, Barakallahu fikum, diese Umma wird verziehen und vergeben, und diese Umma ist in Ordnung, wenn auch jemand Fehler macht, weil wir unbedingt, es gibt nicht, dass wir alle vollkommen sind oder dass wir alle keine Fehler begehen. Wir sind alle nicht vollkommen. Und jeder macht Fehler und jeder macht Sünde. Aber es gibt Leute, die große Sünden machen, andere, die machen das nicht. Und es gibt Leute, die kleine Sünden begehen und die sagen das nicht, die verbreiten das nicht unter den Leuten. Aber es gibt Leute, die Sünde klar und deutlich machen, sondern die prahlen noch mit der Sünde. Der trinkt Alkohol vor allen Leuten, ist ihm egal. Der macht Zina vor allen Leuten, ist ihm egal. Der beschimpft die anderen, ist ihm egal. Und so weiter. Diese Leute sind nicht gesund. Und gesund, ich meine nicht körperlich. Die sind nicht gesund, sei es der Religion. Weil wenn diese Leute Allah fürchten und verstanden haben, was die Religion bedeutet, dann werden sie, wenn sie Sünden begehen, dann werden sie das nicht öffentlich machen. Und zu dieser Öffentlichkeit Begehen der Sünde gehört, oder öffentlich Begehen der Sünde gehört, eine Person macht eine Sünde in der Nacht. Und Allah bedeckt ihn. Dann kommt er am Tag und er sagt den Leuten: Leute, ich habe das und das getan gestern. Allah hat dich bedeckt. Allah hat dir Sitter gegeben. Warum aber willst du diesen Sitter durchbrechen, indem du den Leuten erzählst? Deshalb gibt es eine Regel bei den Gelehrten, die sagen, wenn jemand eine Sünde begeht und das wird sozusagen bekannt, das ist nicht die erste Sünde. Weil Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich die Sünde bedeckt und die Fehler von den Leuten bedeckt. Aber wenn sie immer machen, öfter, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das wal-iyadu billah nicht mehr bedeckt. Und das ist ein sehr schlechtes Verhalten von einem Unwissenden eigentlich, dass diese Person entweder in der Öffentlichkeit die Sünden begeht und sie ihm egal und er prahlt damit, oder wal-iyadu billah, die Person macht die Sünde und dann kommt er, keiner hat ihn gesehen, sondern der erzählt von dieser Sünde, ich habe das und dies getan und er prahlt damit, nur Allah uns bewahre. Aber heute in unserer Zeit ist es so geworden, wenn jemand lügt und betrügt und Sünden begeht, dann sagt man, ah, schau mal, das ist ein guter Mensch. Und wenn man gut ist und der will keine Sünden begehen, der will nicht Schlechtes tun, sagt man, er ist streng und fanatisch und extrem. Willst du deine Religion praktizieren, wirst du mit einem Stempel begegnet, das heißt extrem fanatisch. Aber wenn du, wal-iyadu billah, Sünden begehst und Allah nicht fürchtest, dann sagen einige integriert, modern und er versteht die Lage. Und einige sagen dir auch noch dazu, und das ist sehr schlimm, sag, schau mal die anderen, die haben Haram begangen und die tun Haram, schau mal, wie sie gut leben. Aber schau mal deine Situation. Du machst nicht wie sie und schau mal, wie du lebst. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lieber, dass man arm bleibt, dass man krank ist und sage ich jetzt, in diesem Leben nur das bekommt, was für ihr Überleben wichtig ist, als dass man reich wird und alles hat, wal-iyadu billah, aber dass man sich selber betrügt, indem man Sünden begeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir euch annehmen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallah wa hamdik ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tfaddal adab. Parabéns em Deutsch.